Herzlich willkommen, Lothar Bodingbauer begrüßt euch zur zweiten Episode von Kosmos, Alexander von Humboldt. In der ersten Episode haben wir das Titelblatt ausschließlich in den Mittelpunkt der Gedanken des Lesens gestellt. Alexander von Humboldt, Naturforscher über Europa hinaus, 1769 bis 1859. Und im zweiten Kapitel werden wir uns diese Vorbemerkungen anschauen, die er gemacht hat, um zu verstehen, was er dann schreiben wird in seinem Buch Kosmos. Das zweite Kapitel ist eine Vorrede von Alexander von Humboldt für Kosmos, den ersten Band. Er stellt da die Spielregeln dar, wie er sich dieser ganzen Geschichte nähert, die er da in den kommenden Kapiteln entwickeln wird. Also er spannt ein wenig die Disziplinen auf, die Botanik, die Geognosie, wie er sie nennt, Chemie, astronomische Ortsbestimmungen. Er erzählt von seiner Art, wie er offenbar, und das wird er uns ja verraten, Forschungsreisen gemacht hat und dann darüber, über die Ergebnisse und Eindrücke einerseits geschrieben hat, aber andererseits viele, viele Vorträge gehalten hat und danach sich daran macht, eine Geschichte zu schreiben, die wir jetzt in diesem kommenden Kapitel hören werden. Er spannt ein wenig die Zeit auf, den Zeitrahmen 1843, 1844 hat er das jetzt niedergeschrieben. Und er geht ein wenig auch in diese Art des wissenschaftlichen Denkens und Arbeitens der Empirie ein, dass er das Allgemeine und das Besondere versucht in Verbindung zu bringen und ja, räumt ein bisschen auf mit seinen Vorgängern, insofern, dass er sagt, das war dann auch schon auch oft schwierig zu lesen. Und ich glaube, sein Text hört sich sehr verständlich an, vielleicht ein wenig selbstverständlich, aber wenn man zuhört, was er da schreibt, dann setzt er schon ganz präzise Ankerpunkte und spannt dadurch ein Netz auf, in dem wir das Kommende, die kommenden Kapitel dann finden werden. Also, Alexander von Humboldt, Kosmos, erster Band, Kapitel 2, Vorrede. Kosmos, Entwurf einer physischen Weltbeschreibung. Ich übergebe am späten Abend eines vielbewegten Lebens dem deutschen Publikum ein Werk, dessen Bild in unbestimmten Umrissen mir fast ein halbes Jahrhundert lang vor der Seele schwebte. In manchen Stimmungen habe ich dieses Werk für unausführbar gehalten und bin, wenn ich es aufgegeben, wieder vielleicht unvorsichtig zu demselben zurückgekehrt. Ich widme es meinen Zeitgenossen mit der Schüchternheit, die ein gerechtes Misstrauen in das Maß meiner Kräfte mir einflößen muss. Ich suche zu vergessen, dass lange erwartete Schriften gewöhnlich sich minderer Nachsicht zu erfreuen haben. Wenn durch äußere Lebensverhältnisse und durch einen unwiderstehlichen Drang nach verschiedenartigem Wissen ich veranlasst worden bin, mich mehrere Jahre und scheinbar ausschließlich mit einzelnen Disziplinen, mit Beschreiben der Botanik, mit Geognosie, Chemie, astronomischen Ortsbestimmungen und Erdmagnetismus als Vorbereitung zu einer großen Reiseexpedition zu beschäftigen, so war doch immer der eigentliche Zweck des Erlernens ein höherer. Was mir den Hauptantrieb gewährte, war das Bestreben, die Erscheinungen der körperlichen Dinge in ihrem allgemeinen Zusammenhange, die Natur als ein durch innere Kräfte bewegtes und belebtes Ganzes aufzufassen. Ich war durch den Umgang mit hochbegabten Männern früh zu der Einsicht gelangt, dass ohne den ernsten Hang nach der Kenntnis des Einzelnen alle große und allgemeine Weltanschauung nur ein Luftgebilde sein könnte. Es sind aber die Einzelnen im Naturwissen ihrem inneren Wesen nach fähig, wie durch eine angeeignete Kraft sich gegenseitig zu befruchten. Die beschreibende Botanik nicht mehr in den engen Kreis der Bestimmung von Geschlechtern und Arten festgebannt, führt den Beobachter, welcher ferne Länder und hohe Gebirge durchwandert, zu der Lehre von der geografischen Verteilung der Pflanzen über den Erdboden nach Maßgabe der Entfernung vom Äquator und der senkrechten Erhöhung des Standortes. Um nun wiederum die verwickelten Ursachen dieser Verteilung aufzuklären, müssen die Gesetze der Temperaturverschiedenheit der Klimate wie der meteorologischen Prozesse im Luftkreise erspäht werden. So führt den wissbegierigen Beobachter jede Klasse von Erscheinungen zu einer anderen, durch welche sie begründet wird oder die von ihr abhängt. Es ist mir ein Glück geworden, dass wenige wissenschaftliche Reisende in gleichem Maß mit mir geteilt haben, das Glück nicht bloß Küstenländer wie auf den Erdumsegelungen, sondern das Innere zweier Kontinente in weiten Räumen, und zwar da zu sehen, wo diese Räume die auffallendsten Kontraste der alpinischen Tropenlandschaft von Südamerika mit der öden Steppennatur des nördlichen Asiens darbieten. Solche Unternehmungen mussten bei der eben geschilderten Richtung meiner Bestrebungen zu allgemeinen Ansichten aufmuntern, sie mussten den Mut beleben, unsere dermalige Kenntnis der siderischen und tellurischen Erscheinungen des Kosmos in ihrem empirischen Zusammenhange in einigen Werken abzuhandeln. Der bisher unbestimmt aufgefasste Begriff einer physischen Erdbeschreibung ging so durch erweiterte Betrachtung, ja nach einem vielleicht allzu kühnen Plane, durch das Umfassen alles Geschaffenen im Erd- und Himmelsraume in den Begriff einer physischen Weltbeschreibung über. Bei der reichen Fülle des Materials, welches der ordnende Geist beherrschen soll, ist die Form eines solchen Werkes, wenn es sich irgendeines literarischen Vorzugs erfreuen soll, von großer Schwierigkeit. Den Naturschilderungen darf nicht der Hauch des Lebens entzogen werden, und doch erzeugt das Aneinanderreihen bloß allgemeiner Resultate einen ebenso ermüdenden Eindruck als die Anhäufung zu vieler Einzelheiten der Beobachtung. Ich darf mir nicht schmeicheln, so verschiedenartigen Bedürfnissen der Komposition genügt. Klippen vermieden zu haben, die ich nur zu bezeichnen verstehe. Eine schwache Hoffnung gründet sich auf die besondere Nachsicht, welche das deutsche Publikum einer kleinen Schrift, die ich unter dem Titel »Ansichten der Natur« gleich nach meiner Rückkunft aus Mexiko veröffentlicht, lange Zeit geschenkt hat. Diese Schrift behandelte einzelne Teile des Erdelebens, Pflanzengestaltung, Gras, Fluren und Wüsten unter generellen Beziehungen. Sie hat mehr durch das gewirkt, was sie in empfänglichen, mit Fantasie begabten jungen Gemütern erweckt hat, als durch das, was sie geben konnte. In dem Kosmos, an welchem ich jetzt arbeite, wie in den Ansichten der Natur, habe ich zu zeigen versucht, dass eine gewisse Gründlichkeit in der Behandlung der einzelnen Tatsachen nicht unbedingt Farbenlosigkeit in der Darstellung erheischt. Da öffentliche Vorträge ein leichtes und entscheidendes Mittel darbieten, um die gute oder schlechte Verkettung einzelner Teile einer Lehre zu prüfen, so habe ich viele Monate lang erst zu Paris in französischer Sprache und später zu Berlin in unserer vaterländischen Sprache fast gleichzeitig in der großen Halle der Singakademie und in einem der Hörsäle der Universität Vorlesungen über die physische Weltbeschreibung, wie ich die Wissenschaft aufgefasst, gehalten. Bei freier Rede habe ich in Frankreich und Deutschland nichts über meine Vorträge schriftlich aufgezeichnet. Auch die Hefte, welche durch den Fleiß aufmerksamer Zuhörer entstanden sind, blieben mir unbekannt und wurden daher bei dem jetzt erscheinenden Buche auf keine Weise benutzt. Die ersten 40 Seiten des ersten Bandes abgerechnet, ist alles von mir in den Jahren 1843 und 1844 zum ersten Male niedergeschrieben, wo der jetzige Zustand des Beobachteten und der Meinungen die zunehmende Fülle des Ersteren ruft unwiederbringlich Veränderungen in den Letzteren hervor, geschildert werden soll, gewinnt, glaube ich, diese Schilderung an Einheit, an Frische und innerem Leben, wenn sie an eine bestimmte Epoche geknüpft ist. Die Vorlesungen und der Kosmos haben also nichts miteinander gemein als etwa die Reihenfolge der Gegenstände, die sie behandeln. Nur den einleitenden Betrachtungen habe ich die Form einer Rede gelassen, in die sie teilweise eingeflochten waren. Den zahlreichen Zuhörern, welche mit so vielem Wohlwollen meinen Vorträgen in dem Universitätsgebäude gefolgt sind, ist es vielleicht angenehm, wenn ich als eine Erinnerung an jene längst verflossene Zeit, zugleich aber auch als ein schwaches Denkmal meiner Dankgefühle hier die Verteilung der einzelnen abgehandelten Materien unter die Gesamtzahl der Vorlesungen vom 3. November 1827 bis 26. April 1828 in 61 Vorträgen einschalte. Wesen und Begrenzung der physischen Weltbeschreibung, allgemeines Naturgemälde, 5 Vorträge. Geschichte der Weltanschauung, 3. Anregungen zum Naturstudium, 2. Himmelsräume, 16. Gestalt, Dichte, innere Wärme, Magnetismus der Erde und Polarlichter, 5. Natur der starren Erdrinde, heiße Quellen, Erdbeben, Vulkanismus, 4. Gebirgsarten, Typen der Formationen, 2. Gestalt der Erdoberfläche, Gliederung der Kontinente, Hebung auf Spalten, 2. Tropfbar flüssige Umhüllung, Meer, 3. Elastisch flüssige Umhüllung, Atmosphäre, Wärmeverteilung, 10. Geografische Verteilung der Organismen im Allgemeinen, 1. Geografie der Pflanzen, 3. Geografie der Tiere, 3. Menschenrassen, 2. Der erste Band meines Werkes enthält einleitende Betrachtungen über die Verschiedenartigkeit des Naturgenusses und die Ergründung der Weltgesetze. Begrenzung und wissenschaftliche Behandlung der physischen Weltbeschreibung, ein allgemeines Naturgemälde als Übersicht der Erscheinungen im Kosmos. Indem das allgemeine Naturgemälde von den fernsten Nebelflecken und kreisenden Doppelsternen des Weltraums zu den tellurischen Erscheinungen der Geographie der Organismen, Pflanzen, Tiere und Menschenrassen herabsteigt, enthält es schon das, was ich als das Wichtigste und Wesentlichste meines ganzen Unternehmens betrachte. Die innere Verkettung des Allgemeinen mit dem Besonderen. Den Geist der Behandlung in Auswahl der Erfahrungssätze, in Form und Stil der Komposition. Die beiden nachfolgenden Bände sollen die Anregungsmittel zum Naturstudium durch Belebung von Naturschilderungen, durch Landschaftsmalerei und durch Gruppierung exotischer Pflanzengestalten in Treibhäusern, die Geschichte der Weltanschauung, das heißt der allmähligen Auffassung des Begriffs von dem Zusammenwirken der Kräfte in einem Naturganzen und das Spezielle der einzelnen Disziplinen enthalten, deren gegenseitige Verbindung in dem Naturgemälde des ersten Bandes angedeutet worden ist. Überall sind die bibliografischen Quellen gleichsam die Zeugnisse von der Wirklichkeit und dem Werte der Beobachtungen da, wo es mir nötig schien, sie in Erinnerung zu bringen, von dem Texte getrennt und mit Angabe der Seitenzahlen in Anmerkungen an das Ende eines jeden Abschnittes verwiesen. Von meinen eigenen Schriften, in denen ihrer Natur nach die Tatsachen mannigfaltig zerstreut sind, habe ich immer vorzugsweise nur die Originalausgaben angeführt, da es hier auf große Genauigkeit numerischer Verhältnisse ankam und ich in Beziehung auf die Sorgfalt der Übersetzer von großem Misstrauen erfüllt bin. Wo ich in seltenen Fällen kurze Sätze aus den Schriften meiner Freunde entlehnt habe, ist die Entlehnung durch den Druck selbst zu erkennen. Ich ziehe nach der Art der Alten die Wiederholung derselben Worte jeder willkürlichen Substituierung uneigentlicher oder umschreibender Ausdrücke vor. Von der in einem friedlichen Werke so gefahrvoll zu behandelnden Geschichte der ersten Entdeckungen, wie von viel bestrittenen Prioritätsrechten, ist in den Anmerkungen selten die Rede. Wenn ich bisweilen des klassischen Altertums und der glücklichen Übergangsperiode des durch große geografische Entdeckungen wichtig gewordenen 15. und 16. Jahrhunderts erwähnt habe, so ist es nur geschehen, weil in dem Bereich allgemeiner Ansichten der Natur es dem Menschen ein Bedürfnis ist, sich von Zeit zu Zeit dem Kreise streng dogmatisierender moderner Meinungen zu entziehen und sich in das freie, fantasiereiche Gebiet älterer Ahndungen zu versenken. Man hat es oft eine nicht erfreuliche Betrachtung genannt, dass in dem rein literarische Geistesprodukte gewurzelt sind in den Tiefen der Gefühle und der schöpferischen Einbildungskraft, alles, was mit der Empirie, mit Ergründung von Naturerscheinungen und physischer Gesetze zusammenhängt, in wenigen Jahrzehnten bei zunehmender Schärfe der Instrumente und allmähliger Erweiterung des Horizonts der Beobachtung eine andere Gestalt annimmt, ja, dass, wie man sich auszudrücken pflegt, veraltete naturwissenschaftliche Schriften als unlesbar der Vergessenheit übergeben sind. Wer von einer echten Liebe zum Naturstudium und von der erhabenen Würde desselben beseelt ist, kann durch nichts entmutigt werden, was an eine künftige Vervollkommnung des menschlichen Wissens erinnert. Viele und wichtige Teile dieses Wissens, in den Erscheinungen der Himmelsräume wie in den tellurischen Verhältnissen, haben bereits eine feste, schwer zu erschütternde Grundlage erlangt. In anderen Teilen werden allgemeine Gesetze an die Stelle der Partikulären treten, neue Kräfte ergründet, für einfach gehaltene Stoffe vermehrt oder zergliedert werden. Ein Versuch, die Natur lebendig und in ihrer erhabenen Größe zu schildern, in dem wellenartig wiederkehrenden Wechsel physischer Veränderlichkeit das Beharrliche aufzuspüren, wird daher auch in späteren Zeiten nicht ganz unbeachtet bleiben. Potsdam im November 1844.